Abschnitt 9 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. In der Geisterstunde. Martin, der Streber, Teil 1. Zu den Stammgästen, die sich zweimal wöchentlich am Honoratiorentische des Gasthofs zur Blauen Traube zu versammeln pflegten, war heute ein fremder Gast hinzugekommen, ein ernsthafter junger Herr, der, obwohl er die Mitte der 20er noch nicht überschritten hatte, mit gereifter, auffallend selbstgewisser Würde auftrat und ohne Verlegenheit am Gespräch der älteren Herren teilnahm. Der Stadtpfarrer, ein trefflicher, bei alt und jung beliebter Mann, hatte ihn eingeführt und als seinen Schwestersohn, den Kandidaten N., vorgestellt, der soeben seine Examina rühmlich bestanden habe und gekommen sei, um sich nun auch von dem alten Oheim auf den Zahn fühlen zu lassen. Dieser hatte schon früher mit einigem Familienstolz von dem Neffen gesprochen und des guten Rufes gedacht, den das hoffnungsvolle junge Kirchenlicht um sich verbreitet habe. Nun aber, da der so gut Empfohlene in Person sich eingestellt hatte, war dem jovialen alten Herrn, der sonst den vertrauten Kreis durch seine gute Laune belebte, eine gewisse Verlegenheit anzumerken, die ihn zerstreut und einsilbig machte. Der Grund blieb nicht lange verborgen. Das Städtchen, das sonst nicht zu den ansehnlichsten des Landes zählte, hatte das Glück, unter den Männern, die sein leibliches und geistiges Wohl behüteten, wohl ein Dutzend aufgeweckter Köpfe zu besitzen, Leute von klarem Blick und gesunder Lebenserfahrung, mit mancherlei Interessen, die in kleineren Verhältnissen sonst leicht verkümmern. So pflegte denn die Unterhaltung an diesem Stammtische sich nicht, wie anderwärts üblich, nur um Kirchturmsfragen und kleinen Klatsch zu drehen oder in öde Kannegießerei auszuarten. Fast alle Teilnehmer hatten ein Stück Welt durchfahren, ehe sie hier in bescheidenen Ämtern und Berufen vor Anker gingen, und einige witzige Köpfe, der Stadtrichter, der Rentamtmann, der Apotheker, nicht zuletzt der Herr Stadtpfarrer selbst, sorgten dafür, dass den soliden Debatten auch die Würze des Humors nicht fehlte. Wer fremd in diese Gesellschaft eintrat, pflegte den ersten Abend genug mit Zuhören und Lachen zu tun zu haben, um mehr als ein gelegentliches Wort dazwischen zu werfen. Der junge geistliche Herr aber schien es als seine Aufgabe zu betrachten, gleich am ersten Abend über seine Gaben und Tugenden und seinen Beruf zum Seelsorgeamt keinen Zweifel bestehen zu lassen. Der Apotheker hatte ein lustiges Geschichtchen zum Besten gegeben. Vor etlichen Tagen war eine Frau zu ihm gekommen mit der Frage, ob er nicht ein Mittel gegen das Träumen zu geben wisse. Sie sei in eine andere Wohnung gezogen und habe gleich am ersten Abend geträumt, sie sei gestorben und in den Sarg gelegt worden, habe aber ihr Bewusstsein behalten. Da seien durchs offene Fenster Bienen hereingeflogen und hätten sich auf ihren Leib gesetzt, so dass sie überall schmerzhafte Stiche empfunden habe, doch ohne sich wehren zu können. Als sie dann aufgewacht, habe sie nur allzu deutlich die Spuren des Traums an ihrer Haut wahrnehmen können. Ähnlich in der nächsten Nacht, da sei sie aber nicht nur lebend, sondern in solcher Jugend und Schönheit unter einer Schar guter Freundinnen herumgewandelt, dass alle sie voll Neid und Eifersucht angeblickt hätten. Auf einmal sei der ganze Schwarm auf sie eingedrungen, mit Nadeln bewaffnet, die sie ihr ins Fleisch bohrten, um sie aus der Welt zu schaffen. Darüber sei sie dann aufgewacht und habe wiederum die Stichmale deutlich an sich vorgefunden. Ob er ihr nicht dagegen helfen könne. »Ich blieb ganz ernsthaft«, berichtete der Apotheker, »ließ mir einige der im Traum erhaltenen Wunden zeigen«, und erklärte dann der guten Dame, dagegen gäbe es allerdings ein Mittel, das ich ihr in einer Pulverschachtel verwies. Ob sie es in Wasser oder in Oblaten einzunehmen habe? Es sei nur zu äußerlichem Gebrauch bestimmt. Sie müsse damit vor dem Schlafen gehen, ihr Bett bestreuen, dann werde sie vor Bienen und Nadelstichen Ruhe haben. 4 Tage hörte ich nichts mehr von meiner Träumerin. Endlich erschien sie wieder und erschöpfte sich in Danksagungen. Das Mittel habe prächtig geholfen. Nun sei aber leider die Schachtel leer und sie bitte um eine neue Portion des kostbaren Arcanums. Ich war jetzt ehrlich genug zu gestehen, dass die Schachtel nur persisches Insektenpulver enthalten habe, dass ich ihr aber für die Zukunft raten möchte, die neue Wohnung gründlich reinigen und alle Möbel untersuchen zu lassen, um die bösen Traumgeister ein für allemal zu vertreiben. Man lachte über das Histörchen, und auch der junge Kandidat ließ sich zu einem mitleidig überlegenen Lächeln herab, das mehr der Gesellschaft galt, die sich an einem so billigen Spaß ergötzte, als der Beschränktheit jener Frau. Als dann noch einer und der andere aus seiner Bekanntschaft mit dem geringeren Volke Beispiele von abergläubischem Träumen mitteilte und zuletzt die Bemerkung fiel, Träume käme nicht immer, wie die gemeine Rede gehe, aus dem Bauch, sondern jeder Teil unseres Körpers könne den Anstoß dazu geben, fühlte sich der Gast gleichsam verpflichtet, dem Gespräch einen höheren Schwung zu verleihen und äußerte in seiner milden und doch überaus sicheren Art, er habe eine höhere Ansicht von der Natur und dem Wert der Träume als jene materialistische. Für ihn seien sie eine der wertvollsten Bürgschaften für die Göttlichkeit und Unvergänglichkeit der Seele, die sich im Schlaf, von den Störungen der Zeitlichkeit befreit, ihres ewigen Ursprungs erinnerte und in Ahnungen und Gesichten den Schleier lüfte, der dem irdischen Menschen das Jenseits verhülle. Auf diese feierliche Äußerung blieb es in dem befreundeten Kreise stockstill. Nur der Stadtpfarrer hüstelte, als sei ihm der Rauch seiner Zigarre auf die Brust gefallen und rückte unruhig auf dem Stuhl hin und her. Sein Neffe aber, der dies Verstummen zu seinen Gunsten auslegte, als ein Zeugnis für den tiefen Eindruck, den seine idealere Anschauung auf diese wackeren, aber etwas vulgären Weltmenschen gemacht, fühlte sich dadurch angeregt, in demselben Tone fortzufahren. Er erzählte, dass er schon als Knabe ein Streben nach höherer Erkenntnis gefühlt habe und, wenn er sich recht schmerzlich der Schranken seiner Menschlichkeit bewusst geworden, fast immer durch verheißungsvolle Träume getröstet worden sei. Nun erzählte er einige von diesen mit solcher Geläufigkeit, dass der Verdacht nahe lag, es sei nicht das erste Mal, dass er mit solchen Offenbarungen eine andächtig lauschende Zuhörerschaft erbaute. Zumal vor schwärmerisch gläubigen Frauen und Jungfrauen musste er damit Glück gemacht haben, da es in diesen, fast mit dichterischer Kunst komponierten Nachtgeschichten von verklärten Gestalten, Engeln und Erzengeln wimmelte und zum Schluss fast immer der ganze Himmel in glänzender bengalischer Beleuchtung aufflammte. Besonders rührend und wirkungsvoll stellten sich die ehrwürdigen abgeschiedenen Seelen seiner Eltern dar. Er hatte sie nur als Kind gekannt, aber sie waren mit ihm geistig verbunden geblieben und seine gute Mutter nahm die Gelegenheit wahr, dem einzigen Sohn allerhand weise Lehren und einen Vorgeschmack jener höheren Erkenntnisse zu geben, nach denen den jungen Theologen so begierig verlangte. Beim Erwachen freilich war dieser Teil der übersinnlichen Erlebnisse seinem Gedächtnis wieder entschwunden. Der irdische Geist fasst ja nicht, was höher ist als alle Vernunft. Nur ein Nachgefühl überschwänglicher Seligkeit verbürgte ihm, dass solche Träume mehr als Schäume waren. Er hatte sich bei der Schilderung jener himmlischen Erscheinungen so in Eifer geredet, dass sein hübsches, rosiges Gesicht glühte und seine Vergissmeinnicht-Augen leuchteten. Den weiblichen Mitgliedern seiner Gemeinde musste er in solch erhöhter Stimmung unwiderstehlich erscheinen. Hier aber, am Tisch der Männer, begegnete er einem hartnäckigen Stillschweigen, das ihm selbst auf die Länge nicht ganz geheuer vorkam. Auch sah er um den Mund des Apothekers ein paar verdächtige ironische Blitze zucken und den Rentamtmann, der vorhin alle Träume aus dem Nachtessen hergeleitet hatte, die breiten Schulter in die Höhe ziehen und den Kopf hin und her wiegen, wobei er ein wunderliches Knurren hören ließ, wie eine große Docke, der man ein ihr nicht zusagendes Futter in den Trog geschüttet hat. Um einer zweifelsüchtigen Kritik seiner erbaulichen Mitteilungen zuvorzukommen, was er bisher noch niemals nötig gehabt hatte, wandte der sonderbare junge Schwärmer sich an seinen Nebenmann zur Linken und sagte: »Haben Sie niemals ähnliche nächtliche Offenbarungen erlebt, Herr Stadtrichter? Mag auch mein Beruf mich besonders dafür begabt und empfänglich machen. Ich sollte doch meinen, niemand, selbst nicht dem Ungläubigsten, könne die Gnade einer solchen Erleuchtung völlig versagt sein.« »Zu meinem Bedauern, werter Herr«, versetzte der Angeredete, »muss ich gestehen, dass ich überhaupt niemals träume. Oder vielmehr ohne Bedauern, zu meiner Beruhigung. Denn da nach Ihrer Vorstellung ein jeder die Sorgen und Freuden seines Berufs auch in seinen nächtlichen Seelenzustand mit hinübernimmt, Was würde für mich verstaubten Aktenmenschen dabei herauskommen, als dass ich mich auch im Traum mit all den leidigen Dingen, Verbrechen und sonstigen Menschlichkeiten herumschlagen müsste, die mir über Tag in meinem richterlichen Geschäft zu schaffen machen? Mir würden höchstens abgeschiedene Spitzbuben, Brandstifter und Raubmörder begegnen, die mir schwerlich einen Blick in höhere Erkenntnisse öffneten, zumal sie, wie es heißt, nicht in die oberen Regionen übersiedeln, sondern an einem gewissen niederen Ort ihre irdische Strafzeit fortsetzen. Aber wenn Sie mich darum für einen Ungläubigen halten möchten, wären Sie sehr im Irrtum. Auch mir, mein werter Herr Kandidat, ist einmal eine, wie Sie es nannten, nächtliche Offenbarung zuteil geworden, und ich habe lange darüber nachgegrübelt, was es damit für eine Bewandtnis gehabt haben möge. Wenn die Herren nichts dagegen haben, möchte ich das seltsame Abenteuer Ihnen mitteilen. Alle am Tisch gaben eifrig ihre Zustimmung zu erkennen. Einige stießen einander an und warfen sich heimlich vergnügte Blicke zu, denn der Sprecher war wegen seines sarkastischen Humors und seiner Kunst zu erzählen bekannt, und man hoffte, er werde dem hochtönenden Neuling eine kleine Lektion erteilen und die Gesellschaft an ihm rächen für die Langeweile, die sie während seiner himmlischen Phantasien erduldet hatte. Der Stadtrichter aber blickte mit sehr ernsthafter Miene vor sich hin, tat ein paar kräftige Züge aus seiner Meerschaumpfeife und sagte, »Disse Geschichte ist lügenhaft, to vertellen, aber wahr ist sie doch, denn wie könnt man sie sonst vertellen?« Ich muss diese Einleitung zu der berühmten Geschichte vom Swinigel auch der meinigen vorausschicken, weil man sich vielleicht wundern möchte, dass dergleichen von mir zu hören, der ich schon von Amts wegen verpflichtet bin, allen rätselhaften Vorgängen auf den Grund zu gehen und selbst dem Augenschein nicht zu trauen, wenn die Sache sonstigen allgemeingültigen Naturgesetzen zu widersprechen scheint. Diesmal aber konnte ich leider kein Zeugenverhör anstellen, denn der einzige Zeuge war ich selber. Was ich als solcher erlebte, war Folgendes. Sie müssen wissen, Herr Kandidat, dass ich in einem sehr kleinen Landstädtchen geboren bin, in welchem mein Vater Bürgermeister war. Meine Freunde sagen mir nach, ich geriete jedes Mal in eine lyrische Aufregung, wenn auf meinen Geburtsort die Rede komme. Ich leugne diese Schwäche nicht, teile sie aber mit all meinen Landsleuten und bin überzeugt, wer je Gelegenheit hatte, das unscheinbare Nest, das aber in der malerischsten Wald- und Hügellandschaft liegt, von Angesicht kennenzulernen, wird unserem hochgesteigerten Lokalpatriotismus wenigstens mildernde Umstände zuerkennen. Sind wir unter uns, so lassen wir unseren Gefühl in den Zügel schießen und sehen mitleidig auf die nächstgelegenen größeren Städte herab. Dass einer aus unserer Mitte sich draußen im Reich auf die Länge wohlfühle, ohne wenigstens von Zeit zu Zeit einmal wieder nachzusehen, ob unsere Wälder noch so grün, unser Kirchturm noch so grau ist wie in seiner Jugendzeit, ist nicht denkbar. Auch heiratet selten ein Stadtkind eine Fremde, und wenn ich für meine Person eine Ausnahme gemacht habe, aber das gehört nicht hierher. Mein eigener Vater hatte draußen ein Jahr lang Jura studiert, war dann aber durch die Erinnerung an eine Schülerliebe wieder nach Hause gelockt worden und, um früher einen eigenen Herd zu gründen, in das Geschäft eines Oheims eingetreten. Mit der Zeit hatte er sich emporgebracht und endlich, da er doch einen Anflug von Rechtsgelehrsamkeit hatte, die Bürgermeisterstelle erlangt. Der Stolz unseres Städtchens war das Landgericht. Sonst besaßen wir von öffentlichen Institutionen nur noch eine treffliche Feuerwehr, eine musterhafte Armenanstalt und die Bürgerschule, die ihre Zöglinge bis zur Tertia des Gymnasiums heranbildete. Es verstand sich von selbst, dass ich sie erst absolvieren sollte, um später mich anderswo für das Universitätsstudium vorzubereiten. Denn der Sohn meines Vaters sollte gleichfalls die juristische Laufbahn betreten, nur nicht, wie dieser, auf halbem Wege wieder umkehren. An diese spätere Zeit dachte ich mit stillem Grauen, weil sie mich von meiner lieben Heimat trennen würde. Desto begieriger genoss ich alle Freuden der Gegenwart, und da wir auf der Schule von der jetzt so viel beschrienen Überbürdung noch nichts verspürten, hatte ich Muße genug, mit gleichgesinnten Schulkameraden in der Umgebung herumzustreifen, wo jeder Busch und Baum, jeder Bach und Wiesenfleck uns bekannt war. Einer war unter uns der Sohn einer Kaufmannswitwe, der an diesen wilden Knabenlustbarkeiten fast nie sich beteiligte. Er hieß Martin Röseler. Wir nannten ihn aber Martin den Streber oder auch nur Streber schlechtweg. Den Spitznamen hatte er sich zugezogen, da er, wenn wir ihn von seinen Büchern und Heften weglocken wollten, sich damit zu entschuldigen pflegte, er habe keine Zeit zum Spielen, das Streben nach dem Höheren gehe vor. Das klingt nun sehr pedantisch für einen 12- oder 13-jährigen Schulbuben. Auch wurde er unbarmherzig damit aufgezogen und für einen Philister und Duckmäuser erklärt. Wer ihn aber genauer betrachtete, wie seine sinnigen Augen bei irgendeiner schönen Dichterstelle leuchteten oder der hübsche rote Mund sich zusammenpresste, wenn es galt, eine schwere Frage zu beantworten, als habe er eine harte Nuss zu knacken, dem musste er nicht als ein weibischer Stubenhocker erscheinen, sondern als ein nachdenklicher Träumer, in dem einmal ein geisteskräftiger Mann erwachen würde. Mich hatte er von früh an für sich gewonnen, und wir wurden die besten Freunde. Nur ihm hatte ich es zu danken, dass ich nicht ganz und gar verwilderte, sondern bei all meinem Leichtsinn auch in der Schule gut fortkam. Denn heimlich hatte ich einen ungeheuren Respekt vor ihm, wie er an den schwersten und heikelsten Rätseln herumgrübelte und schon lange vor der Konfirmation mit den Mysterien des Glaubens sich zu schaffen machte. Das Was stand ihm fest, über das Wie zerbrach er sich rastlos den Kopf. Am liebsten wäre er Theologe geworden, da er dachte, das Studium der Gottesgelahrtheit werde ihm all seine Zweifel lösen. Dazu aber reichten die Mittel seiner alten Mutter nicht aus. Alles, was sie für ihn tun konnte, war, ihn in ein Lehrerseminar zu schicken, wo eine Freistelle offen war. Und so trennten wir uns zu der gleichen Zeit von den Unsern und der Heimat. Ich kam hierher aufs Gymnasium, er in das näher gelegene L, wo er seinen mehrjährigen Kursus durchmachen sollte, um dann, hoffentlich, in seiner Vaterstadt eine bescheidene Anstellung zu finden. Bei ein paar Ferienbesuchen, die ich zu Hause machte, traf ich den guten Streber, da ihm zum Reisen die Mittel fehlten, nicht an. Unser Briefwechsel, der in der ersten Zeit ziemlich lebhaft und von seiner Seite ausführlich gewesen war, schlief durch meine Schuld nach und nach ein, und während meiner Universitätsjahre hörte ich nur dann und wann von ihm, da er auch nach der Rückkehr aus dem Seminar sein eingezogenes Leben fortsetzte und sich bei meinen Eltern nicht blicken ließ. Ich aber, sobald ich das erste Examen hinter mir hatte und nun nach Hause kam, um eine Weile als Praktikant an dem heimatlichen Landgericht zu arbeiten, ich hatte nichts Eiligeres zu tun, als den alten Schulfreund wieder aufzusuchen. Über die Beschämung, dass ich ihm so lange nicht geschrieben hatte, half mir sein herzlicher Empfang hinweg. Er begrüßte mich, als ob wir uns gestern erst getrennt hätten, und wirklich fand ich ihn noch ganz, wie er mir im Gedächtnis gestanden hatte, mit dem alten, sinnigen Knabenblick und dem ernsten Zug um den Mund, äußerlich freilich herangereift, eine hübsche, schlanke Jünglingsfigur. Seit einem Jahre bekleidete er eine Hilfslehrerstelle an unserer Stadtschule, mit einem bettelhaften Gehalt, über das er sich aber nicht beklagte. Wir tauschten unsere Erlebnisse aus. Die seinen bestanden in nichts anderem als in einem ansehnlichen Zuwachs seiner Kenntnisse und, setzte er mit einem verschämten Lächeln hinzu, in letzter Zeit habe ich eine Bekanntschaft gemacht. Eine Bekanntschaft, von der ich eine neue Epoche in meinem Leben datiere. Ich war darauf gefasst, von einer rührend bescheidenen Liebschaft zu hören. Da ich aber nach dem Namen des Mädchens fragte, schüttelte er lachend den Kopf, denn er konnte auf seine Manier auch ganz lustig sein, und gestand mir, dass es sich nur um die Bekanntschaft mit Schopenhauers Werken handle. Dann aber wurde er gleich wieder ernst, ja fast traurig. »Siehst du«, sagte er, »es ist wirklich so etwas, wie du vermutet hast. Ein Zustand, wie er bei Liebenden stattfinden soll, die bald himmelhoch jauchzen, bald zu Tode betrübt sind. Du weißt, dass ich immer nach höherer Erkenntnis gestrebt habe. Aus dem Übernamen, den ihr mir deshalb gegeben, mache ich mir einen Ehrennamen, wie einstmals die Geusen. Und nun dachte ich, als ich auf dieses Goldbergwerk tiefsinniger Gedanken stieß, das der merkwürdige Mann vor uns aufgedeckt hat, ich würde auf einmal reich werden und sorgenfrei leben können. Daran hatte ich mich sehr getäuscht. Wenn ich ihm eine Weile gefolgt bin und glaube, sicher in seinen Fußstapfen wandeln zu können, entschwindet er mir plötzlich und ich weiß nicht aus noch ein. Ein Glück, dass auch er, wie unsere Kirche, eine Unsterblichkeit verheißt. Da werden wir doch das Weltgeheimnis mit helleren Augen anschauen. Hier unten freilich komme ich mir manchmal vor, wie der große Kondor, den ich in einer Menagerie gesehen habe. Er stierte in seinem Käfig gewöhnlich mit halb erstaunten, halb traurigen Augen vor sich hin. Plötzlich hob und schwang er seine starken Fänge, als wollte er aus dem niederen Kerker hinaus in die höchsten Lüfte steigen. Er stieß sich aber nur den Kopf an der hölzernen Decke und knickte wieder zusammen mit einem scharfen Wehlaut, der mir in die Seele schnitt. Nun, unser Käfig wird ja einmal geöffnet werden, und dann Excelsior. Ich war damals in Betreff der Fortdauer nach dem Tode sehr skeptisch geworden und hielt mit meinen Zweifeln nicht zurück. Da aber kam ich nicht gegen ihn auf. Er hatte diese Materie nach allen Richtungen gründlich studiert, demonstrierte mir die Leibnizsche Lehre nach der unteilbaren, unzerstörbaren Monade, die wir unsere Seele nennten. Von der Verpflichtung der Gottheit, wenn wir uns auf Erden redlich fortentwickelt, nach diesem Leben uns einen Tummelplatz zu neuem Wirken und Lernen anzuweisen, was ja auch Goethe, der alte Heide, gegen Eckermann zuversichtlich ausgesprochen habe, und auch die Fäden der Liebe, die hienieden abgerissen, müssten einmal wieder angeknüpft und in einem höheren Lichte fortgesponnen werden. Nun sagte ich, mir soll's recht sein, nur verlange nicht, dass ich mir eine feste Hoffnung darauf mache. Ich muss immer an jenen denken, der erklärte, er glaube nicht an die Unsterblichkeit, denn wenn es hernach nichts damit wäre, würde er sich ärgern, so lange umsonst daran geglaubt zu haben. Er war so wenig pedant, dass er selbst über diesen alten Scherz zu lachen vermochte. Überhaupt rührte sich in ihm, da er jetzt 24 Jahre alt war, neben seinem geistigen Dichten und Trachten ein Trieb nach heiterem Lebensgenuss, den er nun freilich als ein armer Magister, der eine alte Mutter zu ernähren hatte, nicht befriedigen konnte. Neben seinem Schulamt gab er eine Menge Privatstunden, die aber auch nur kärglich honoriert wurden. Was er einnahm, brachte er der alten Frau. Sie war mit den Jahren geizig geworden und gönnte dem erwachsenen Sohn nur ein schmales Taschengeld. An den vielfachen Vergnügungen, die man im Städtchen veranstaltete, um die jungen Leute beiderlei Geschlechts zueinander zu bringen, nahm er nur selten teil, hielt sich auch dann in schüchterner Entfernung, da er nicht tanzte. Doch sah ich es an den großen, glänzenden Augen, mit denen er diese oder jene schöne junge Weißschönheit verfolgte, dass sein Blut so jung und feurig pulsierte, wie das der gedankenlosesten unserer Altersgenossen, denen das Streben nach höherer Erkenntnis nie eine schlaflose Stunde gekostet hatte. 3 Jahre blieb ich in seiner Nähe, 3 sehr erquickliche Jahre, in denen wir uns täglich sahen und ich noch miterlebte, wie auch eine andere Bekanntschaft als die des alten Frankfurter Philosophen in seinem Leben Epoche machte. Das junge Wesen, um das sich's dabei handelte, war freilich der gerade Widerpart jenes großen Denkers, ein reines Stück Natur, aber der alten Mutter in einer ihr glücklichsten Stunde vom Schoß geglitten. Blutjung war das Mädel, als mein Freund sein zuerst ansichtig wurde, nicht über 16, natürlich ein Nachbarskind, das über Nacht die Kinderschuhe vertreten hatte und zum ersten Mal an einer großen Landpartie der ganzen Stadtjugend teilnahm. Sehr geputzt war es eben nicht, die Eltern waren kleine Leute. Aber mit dem frisch gebügelten Sommerfähnchen, dem alten Strohhut mit blauem Bande und seinen wundervollen braunen Augen konnte sich's neben den stolzesten Honoratiorentöchtern sehen lassen. Freund Martin war zufällig von der Partie, da sie ohne große Kosten verlaufen sollte. Kaum erblickte er die junge Nachbarin, so war es um ihn geschehen, für diesen und alle folgenden Tage. Doch zu einer Annäherung kam es noch nicht. Nur am anderen Morgen gestand er mir, es sei ihm völlig klar geworden, dass dieses Tiltchen, wie sie gerufen wurde, die ihm vom Himmel bestimmte Lebensgefährtin sei. Ich staunte ein wenig, woher ihm diese überirdische Erleuchtung gekommen, zumal er noch kein Wort mit seiner Erkorenen gesprochen hatte. Er war aber in seinem Zustande so seliger Trunkenheit, dass ich ihn mit meiner nüchternen Vernunft nicht behelligen mochte. Bald darauf musste ich ihn verlassen, mein Staatsexamen zu machen. Ich wurde dann gleich hier, wo ich, wenn es die Heimat nicht sein sollte, am liebsten blieb, am Stadtgericht beschäftigt, lernte meine künftige Frau kennen und bürgerte mich dadurch so fest ein, dass ich mehrere Jahre selbst zu flüchtigen Besuchen bei den Meinigen keine Zeit fand. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Yassi Dessa-Roßlau im Juli 2025.